Schon wieder so weit. Das aus, kannst du das sehen? Sag mal was? Hallo. Wir müssen uns wahrscheinlich gleich eben wieder nach oben setzen, denn es gibt einen Grund, warum wir hier unten sitzen. Herzlich willkommen übrigens. Ja, bei Nerd, der discordianische Comic-Podcast. Das hast du dir super gemerkt, Max. Ich bin Steffen und du bist, habe ich schon gesagt, Max. Ja, Max. Wir sitzen jetzt gerade hier so ein bisschen auf der Erde, was ein bisschen seltsam ist, denn ich habe meine Lego-Eisenbahn wieder aufgebaut. Wie so ein kleines Kind. Ich kann die mal fahren lassen. Ui, Fuß weg! Der Fuß ist weg. Achso, ich sehe da nur mit dem Tisch was Schwarzes. Also das ist dieses kleine rauschende Geräusch. Max macht da bestimmt auch gleich nochmal ein Foto von. Oh ja, hast recht. Und zwar habe ich damals als Kind, das ist auch schon wieder so ein bestimmtes Thema, Steffen ist alt, ne? Fast 30 Jahre alt. Und ich habe damals irgendwann mal, das nervt wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen, machen wir ein bisschen leiser. Ich habe damals als Kind irgendwann mal eine Lego-Eisenbahn geschenkt bekommen. Und also das Grundset, etliche Schienen dazu, ein Weichensystem und so weiter und so fort. Und meine Großmutter, muss man dazu sagen, ist kurz davor auszuziehen und die fängt jetzt an auszuräumen. Und dann hatte sie mich gefragt, was von meinem Spielzeug ich noch halten möchte, was von den Möbeln in meinem alten Kinderzimmer da bei meiner Großmutter und so weiter und so fort. Und dann bin ich also schnurstracks in das Kinderzimmer gegangen und habe meine Lego-Eisenbahn gerettet, die ich auch locker 20 Jahre nicht mehr aufgebaut habe. Habe mich einen Nachmittag hingesetzt, habe erstmal nur die Lok zusammengebaut. Da fehlten ein paar Teile. Deswegen musste ich da ein bisschen improvisieren. Wir fotografieren die auch gleich von der schönen Seite, da wo alle Teile dran sind. Habe dann die Lego-Eisenbahn mit nach Hause genommen. Und gestern Nachmittag habe ich sie schon mal mit Tobi zusammengebaut. Der war erst so Lego-Eisenbahn, voll blöd, bla bla bla. Und dann habe ich da noch den Waggon, habe ich dann noch gebaut, den Güterwaggon. Und er saß daneben, hat sich gelangweilt, hat irgendwelche kleinen Autos gebaut mit Rädern und zwei, drei längeren Stangen und war so ein bisschen auch angenervt davon, weil er ist halt auch ungefähr, so alt wie du ungefähr, ne? Er wird jetzt bis 19. Ja, Tobi wird 20. Er konnte damit erstmal so gar nichts anfangen. Ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr, weil ich hatte genug gebaut. Ja, und Tobi saß den ganzen Nachmittag noch irgendwie an der Lego-Eisenbahn und ist damit hin und her gefahren. Fand ich auf jeden Fall sehr schön, dann auch zu sehen, dass man sich auch mit 19, auch im heutigen Digitalzeitalter, noch mit sowas Einfachem wie so einer Lego-Eisenbahn beschäftigen kann. Und was mich tatsächlich am allermeisten erstaunt an der Sache ist, sie funktioniert noch, wie am ersten Tag. Und die ist, wie gesagt, 25, 20 Jahre alt. Das ist echt wunderherrlich. Und also überhaupt keine macht keine Mucken, fährt rückwärts genauso schnell wie vorwärts inzwischen. Was man vielleicht mal machen müsste, wäre die Kontakte der einzelnen Schienen mal mit so ein bisschen Zitronensaft sauber machen oder so, damit die wieder ordentlich leiten. Aber so, ich meine, sie fährt ja. Man hört sie im Hintergrund. Ne? Sie fährt und fährt und fährt. The Night Train is coming! Genau. Ghost Train! Ja, das ist halt schön. Ich habe als Kind sehr viel mit Lego gespielt. Und ich habe so ein bisschen die Panik, dass das jetzt wieder losgeht, weil ich bin heute beim Wollwort gewesen, aber nur ein bisschen geguckt. Und ich habe mir dann aus lauter Nostalgie eine Simpsons-Figur gekauft von Lego. Und habe jetzt hier Lego Lisa Simpson. Und die setze ich jetzt einfach auf meine 20 Jahre alte Lego-Eisenbahn drauf. Und siehe da, auch das ganz neues Lego mit sehr altem Lego, immer noch kompatibel. Da haben sich die Dänen einfach was ausgedacht, was einfach für die Ewigkeit ist. Also ne, da kann man überhaupt nichts sagen. Lego ist tatsächlich built to resist. Was anderes kann man da echt nicht drüber sagen. Und ich bin echt happy, dass das ein Spielzeug ist, was es bis heute gibt. Hast du mit Lego gespielt damals? Ja, habe ich. Und ich hatte immer irgendwelche Ritter oder Piraten. Mhm. Samurai, sowas alles halt, was mich auch schon als Kind sehr fasziniert hat. Es gab halt auch diese diese Ritterburg. Hattest du eine Ritterburg damals? Ich hatte auch so eine riesige Ritterburg. Ja, ich hatte so eine Ritterburg mit einem Drachen und irgendwie, glaube ich, ein Schatz war auch noch dabei und dann halt ein König und Ritter. Also ich hatte so eine Ritterburg, da war so ein Berg praktisch. Ja. Und war darauf gebaut, die Ritterburg mit vielen verschiedenen Ebenen, wo man Figuren reinstellen konnte. Da war da so ein Häuschen mit so einer Drehtür. Und wenn man die Drehtür gedreht hat, war da ein Skelett dahinter. Solche Geschichten und eine Katapult und eine Hexe und was der Geier. Ich glaube, das gleiche hatte ich auch. Ja, ja. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, ich habe das auch nicht mehr komplett. Na, ich hab mein Lego irgendwann mal komplett an meinen Bruder gegeben für, ich glaube, das weiß gar nicht, ob das noch D-Mark-Zeiten waren, aber schon Euro. Also für die ganze, ich hatte so eine riesige blaue Kiste, hatte ich mit Lego-Steinen und ich hatte Raumfahrt, ich hatte eine Roboter, so riesige Space-Roboter und auch diese ganz alten, im Lego-Film heißt der, glaube ich, Retro-Space-Typi. Also der da auch in diesem Lego-Film drin vorkommt, diese alte Weltraum, die alte Weltraum-Lego-Figur. Lego, ja, den Lego-Film habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich leider auch noch nicht, aber der kommt im Trailer schon vor. Oh. Irgendwie der alte Lego-Space-Captain. Und selbst aus der Generation hatte ich schon Lego. Und aus den ganz ersten Space-Serien. Weil Steffen ist alt. Genau. Ja, meine Botschaft mit dem Beitrag möchte ich einfach sagen, so schmeißt euer Spielzeug nicht weg. So, wie gesagt, ich habe in der Packung, also da, wo halt die Lego-Bahn drin war, da waren offensichtlich nicht mehr alle Steine. Ich hatte also nicht mal alle Steine beieinander. Das war lustig. Ich guck mich doch nicht so an. ich hatte offensichtlich nicht mal alle Steine beieinander. Und jetzt hat er verstanden. Na super. Nee, vorhin schon. Aber. Ich war wieder nicht lustig. Dementsprechend musste ich dann eben beim Bau der beiden Züge ein bisschen improvisieren. Ich glaube, den dritten und den vierten kriege ich nicht mehr zusammen. Also man konnte, glaube ich, insgesamt 4 verschiedene Waggons bauen und da waren auch etliche Teile dabei, die hier einfach nicht mehr drin sind im Karton. Wahrscheinlich habe ich das mit meinem normalen Lego vermischt, weil ich dachte, ach guck mal, das Teil kannst du zu Hause auch gut gebraucht, hast mitgenommen und dann verbaut. Und dann ist es entsprechend verloren gegangen. Das Problem daran ist, Lego ist ein relativ teures Hobby, weil die Lego-Sets alle sehr, sehr teuer sind. In Amerika spielen hauptsächlich Erwachsene mit Lego, weil es gibt ja auch die Avengers mit Lego, die Simpsons, wie wir festgestellt haben. Ich habe jetzt auch Lisa Simpson hier als Lego. Etliche Disney-Franchises eben auch schon. Winnie Pooh, glaube ich, gibt es auch von Lego, ne? Ist auch schon länger von Duplo, glaube ich sogar. Ist auch von SpongeBob. SpongeBob, Herr der Ringe. Herr der Ringe. Gibt's alles, ne? Batman. Und dann immer auch wieder irgendwie was neu ausgedachtes jetzt. Genau. Jago oder so. Ja, das ist schon uralt jetzt schon wieder. Die haben dieses Kima, das läuft auch im Fernsehen, das sind irgendwelche Tiger. Die kämpfen gegeneinander. Dann gibt's, habe ich heute noch gesehen, irgendwelche Superagenten. Das ist ein bisschen auf James Bond gemacht. Eine Mischung aus James Bond und Superheld, muss ich das vorstellen. Aha. Dann gab es natürlich auch Spielzeit zum Film jetzt letztes Jahr. Und ich lasse mal die Bahn fahren. Hui! Also, es wird, Lego ist, bleibt nicht stehen, sondern es geht immer, immer weiter. Hui! Kann auch rückwärts fahren. Genau. Ja, das war mein Lego-Beitrag. Wuhu! Juhu, Lego! So, Wir setzen uns wieder hin. Ja, ist besser. Mhm. Ja, weil, ich hab den Stuhl gekommen. Hier wieder hochkriegen. Schlafen meine Beine auch nicht ein. Ich spüre meine Beine nicht mehr. So. So, wir sitzen wieder. Wir sind alt. Nee, nur ich. Warum heißt die Sendung eigentlich nicht Steffen ist alt? Ja, weil ich noch dabei bin. Ja, dann heißt die Sendung halt Steffen ist alt und Max ist jung. Wo ist der Unterschied? So, mach weiter. Ja, gut. Also, ich habe mal wieder von Comic-Dealer ein paar alte Hefte zugesteckt. Was für ein Schweineglück du immer hast, ne? Martin kommt raus, hier, nimm das mal. Und ich sitze da immer so, ich will auch. Und dann lese ich es und ich denke so, na, vielleicht doch nicht. Ja, bei mir liegen die auch immer rum. Aber jetzt letztens haben wir doch mal was ganz Interessantes in einer dieser alten Hefte gefunden. Aha. Nämlich einen Superhelden, von dem wir bisher noch überhaupt gar keine Ahnung hatten. Also beide nicht. Ja, ein sehr alter DC-Comic-Held namens Airwave. Der Pfefferminzfrische Rächer. Und das Heft ist Superman Batman Nummer 5 aus den Jahren 1981. War im Original Action Comics Nummer 511 und 512 aus den Jahren 1980. Okay. Also geschrieben ist das Ganze von Bob Rozakis. Ja. Und gezeichnet haben es Alex Sariyuk. Sag ich mal. Und Romeo Tanga. Wow, das sind Namen, die sind mir sowas dermaßen unbekannt. Ja, na, die haben sich auch wahrscheinlich dann keinen großen Ruf erarbeitet in der Comic. Ja, die Namen kannte ich auch nicht. Ja. Die Geschichte heißt Neues Kostüm für Airwave. Also Airwave ist tatsächlich der Cousin von Green Lantern. Von Hal Jordan. Von Hal Jordan oder von Alan Scott? Von Hal Jordan. Okay. Und er heißt tatsächlich auch mit bürgerlichen Namen Harold Jordan. Harold Jordan? Ja. Ich dachte, Hal Jordan heißt schon Harold. Hä? Ja, wir haben halt zwei Charaktere den gleichen Namen. Und die sind auch Cousins. Also die Familie ist nicht besonders erfindungsreich, was Vornamen angeht. Also mal ganz ehrlich, was ist das für eine Scheiße? Ja, dieser ganze Airwave-Charakter, der hat tatsächlich schon... der ist schon ziemlich lange dabei. Okay. Der Vater von Harold Jordan war damals Mitglied des All-Star Squadrons im Golden Age. Okay. Und dann später ist er ermordet worden, weil er war in der bürgerlichen Identität Anwalt. Dann hat kurze Zeit die Mutter von Harold Jordan das Kostüm übernommen und den Vater gerecht. Und dann mit 17 hat Harold Jordan entdeckt, dass er ein Metagen hatte. Und halt diese Superkräfte von, die sein Vater damals durch Technik hatte, halt irgendwie vererbt bekommen hat. In welchem Zeitraum ist Airwave oder dieser Airwave zum ersten Mal erschienen? Also dieser Airwave ist mitten im Silver Age, kann man so praktisch sagen. Ja. Und dann später in der Infinite Crisis hat George Perez ihm ein neues Kostüm demonstriert. Halt. Dieses grüne Kostüm, das da in dem Comic ist, das ist halt das Silver Age Airwave Kostüm. Okay, der kam in der Infinite Crisis vor? Na, nicht Infinite Crisis, Crisis on Infinite Earth, die erste Crisis. Und später in der Infinite Crisis ist er dann gestorben mit Ausgabe 4. Und zwischendurch war er Mitglied der JSA, in Geoff Johns JSA Run. Und er war halt auch immer so ein bisschen Teil dieser Arrow Green Lantern Familie. Ja, und in Blackest Night hatte er auch nochmal einen Auftritt, ist halt dann von den Toten wieder auferstanden. Da muss man die Augen aufhalten, das habe ich alles gelesen, aber der Charakter ist mir irgendwie nie aufgefallen. Ja, ist auch ziemlich obskur, trotz all dem. Offensichtlich. Ja, also Airwave in diesem Heft, musst du dir vorstellen, ist so ein jugendlicher Superheld, ein bisschen wie Spider-Man. Mhm. Und dann in der Geschichte kommt er gerade von der Patrouille zurück und seine kleinen Neffen zerstören das Kostüm halt in einem Streit, haben das gefunden und seine Freundin findet es dann und stickt das wieder zusammen. Ja. Und später, als er dann gegen den Superschurken Sunspotter kämpft, hat er da halt allerlei nützlichen Kram drin, wie halt Handschellen und so, die er vorher alles gar nicht dabei hatte. Leider findet er dann später nicht heraus, woher die ganzen Gadgets stammen und halt, dass seine Freundin seine Geheimidentität kennt. Okay. Jetzt. Ja, halt, wie schon gesagt, ist es relativ Spider-mäßig. Allerdings finde ich den Helden nicht annähernd so charismatisch wie Peter Parker. Mhm. Das Kostüm finde ich auch nicht sonderlich schick. Nee, ist ziemlich hässlich. Mhm. Was ganz nett ist, ist, dass das ein Held ist, der auch mal Fehler macht. Der orientiert sich dann immer so an seinen Verwandten. Also ständig denkt er an irgendwelche Ratschläge, die ihm Green Arrow gegeben haben oder Green Lantern. War also in diesem, du hast gerade gesagt, Green Lantern Umfeld, war das Green Lantern Green Arrow, die Serie, wo er aufgetaucht ist, oder wie muss man sich das vorstellen? Also in diesem Heft werden da kurz Anspielungen drauf gemacht mit seiner Verwandtschaft, halt erinnert sich an irgendwelche Ratschläge, die ihm da sein Verwandter gegeben hat. Und weiß ich nicht genau, inwiefern, wie oft er da aufgetreten ist. Ja, ich schätze mal, er hatte hin und wieder einfach mal so einen Auftritt in der Serie, war aber auch nicht regelmäßig dabei. Also ich würde mich selber ja durchaus, ohne jetzt mich irgendwie aufspielen zu wollen, schon als Comic-Experten bezeichnen und dann auch besonders auf dem Gebiet bei DC, aber dass ich diesen Charakter tatsächlich bewusst nie wahrgenommen habe, obwohl er mir offensichtlich schon sehr oft begegnet sein muss, das finde ich also wirklich extrem seltsam. Komm, lass mich mal eben lesen. Was ich besonders lustig finde, dass Herr Jordan ihm rät, erst einmal jede Situation einzuschätzen und dann erst loszulegen, weil ja, an den Rat könnte sich Green Lantern manchmal selber halten. Das sieht ein bisschen aus wie Radio Man. Radio Man ist Radioactive Man's Golden Age Variante. Also das ungefähr sieht er aus. Ja, woran er mich erinnert, ist so ein bisschen hier Yellow Jacket. Ja, stimmt. Bei Marvel, der sah ähnlich aus. Also da Hank Pyms alternative Superhelden-Identität, Yellow Jacket. Also auch mit den Öhrchen da dran und dann diesem Umhang. Das könnte noch hinkommen, so gerade. Ja, so ein bisschen so der frühe Booster Gold, der mit dem Umhang noch. Der war so ähnlich. Aber Booster Gold hatte mal einen Umhang? Ganz zu Anfang hatte der einen Umhang. Das wusste ich auch noch nicht. Also als der Jurgens den gerade ins Universum eingeführt hat, und das, der war auch ähnlich geschwungen und aufgestülpt hinten und ja. Naja, großartig interessant fand ich den Comic ansonsten eigentlich nicht. Halt, Airwave hat halt so komische Energiemanipulationskräfte, kann irgendwie Radiowellen reiten und so was alles. Ja. Finde ich sehr, sehr, sehr Silver Age-mäßig halt. Ja, vor allem, weil ich so das Gefühl habe, so die Kräfte, die er hat, so also dieses auf Radiowellen reiten und so weiter und so fort, das sind ja Kräfte, die auch The Ray hat. Und The Ray ist ja auch einer von den Charakteren, die aus dem Golden Age kommen. Ja, stimmt. Und so zusammen mit dem, später dann in die Freedom Fighters gegangen, auf dieser RDX dann. Und das ist ein typisches Beispiel dafür, dass es halt Helden gleichen oder ähnlichen Kräften gibt. So wie man damals dann angefangen hat, Plastic Man Comics zu veröffentlichen bei DC, weil man den Charakter gerade neu hatte, weil man wollte Polizei- und Ermittlungscomics rausbringen mit einem Charakter, der sich dehnen kann. Und dann hat man gedacht, oh super, wenn auch gerade Plastic Man aus dieser, was war das, Charlton Comics, glaube ich, damals dann schon, ne? Police Comics. Ja, Police Comics war der Verlag, hieß Charlton Comics. Also ganz zuerst war das noch Quality, dann gingen die ganzen Charaktere über Fox Comics bis rüber zu Charlton Comics. Und Charlton Comics wurde dann schlussendlich auch aufgekauft von DC. Mhm. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Und dann hat DC eben auch angefangen, Plastic Man Comics weiter zu veröffentlichen. Hat dann aber komplett vergessen, dass man ja selber einen Charakter hatte, der genau diese Fähigkeit hatte, nämlich Elongated Man. Ja. Ne? Und das ist so ein typisches Beispiel dafür. Man nimmt einen, in Anführungszeichen, neuen oder neu entwickelten Charakter und erzählt dann mit Geschichten, obwohl man einen Charakter mit dem gleichen Powerset oder mit einem ähnlichen bereits besitzt. Na, und einer etablierten Hintergrundgeschichte. Und ja, ich finde sowas immer bescheuert, weil die Erfahrung zeigt, tatsächlich der Charakter überlebt am längsten, den es original gegeben hat. Ist jetzt im Falle von Elongated Man nicht so gewesen, der hat ja ganz schön leiden müssen. Ja, stimmt. 52, Identity Crisis. Und das war cool. 52 war mega cool. Ja, aber so ein bisschen fanatisch. Ja, dann war das unser Themenblock und wir sehen uns dann gleich wieder in unserem Review-Blog. Bis gleich. Wir haben in den letzten Monaten immer mal wieder Hefte eingesammelt, die es mal so für einen Euro gibt, hier mal einen Euro, da mal einen Euro. Und ja, was die Verlage damit machen möchten, ist ganz klar, die möchten Leser auf die neuen Serien stoßen. Das macht eigentlich so ziemlich jeder Verlag. Ne? Also Marvel gibt die auch schon mal ganz gerne umsonst raus, so die Leseproben, hauptsächlich von Digitalserien, aber so DC macht das in seinen Essentials. Bei Dark Horse heißt das One for One, bei IDW heißt das 100 Penny Press und so weiter und so fort. Und das ist natürlich dafür da, um neue Leser für Serien, die bereits etabliert sind, zu interessieren und dann natürlich auch ein bisschen Werbung zu machen und so weiter und so fort. Da wollen wir uns heute mal die Sachen angucken, die wir in letzter Zeit so eingesammelt haben. Mhm. Das ist, was ich sehr witzig finde, auch komplett unterschiedlich. Das ist auch ganz andere Hefte als ich eingesammelt. Obwohl wir grundsätzlich die gleichen Hefte hätten kriegen können, ne? Was guckst du mich jetzt so fragend an? Es gab immer nur ein Exemplar, oder? Es gab, prinzipiell grundsätzlich könntest du mehrere davon kriegen. Ne? Also es gab auch von den Heften, die ich habe, jeweils noch mal eins mehr. Ich habe die auch nicht alle aus dem Rheinenser Comic Shop, ich habe die auch teilweise woanders her. Was wir beide gelesen haben, das ist die einzige Überschneidung, das hatten wir, glaube ich, in Münster zum Gratis-Comic-Tag uns geholt. Ja. Haben wir da auch schon mal erwähnt gehabt in dem Podcast. War die erste Ausgabe von BPRD Hell on Earth. Hell on Earth ist ja unterstrichen hier. New World Ausgabe 1. Ja, Max, worum geht's in dem Comic? Du bist der Story-Zusammenfasser. Ja, in dieser Geschichte folgt man verschiedenen Mitgliedern des BPRD, die verschiedenen Spuren nachgehen in der Hellboy-Welt. Mhm. Allerdings kommt Hellboy jetzt in dem Heft nicht drin vor. Was daran liegt, weil Hellboy in der Hölle ist? Ja, das habe ich schon mal vorher gehört. Mhm. Aber sonst habe ich jetzt zu der Handlung relativ wenig Bezug. Ich weiß nicht genau, was vorher passiert ist. Ja, es gab die Apokalypse, die sprichwörtliche, die hat ja da stattgefunden. Und BPRD hat eigentlich immer das dafür gekämpft. Was ist das? Das Bureau for Paranormal and Rabble Department. Keine Ahnung. Research Department. Bureau of Paranormal Research and Defense? Ja, es kann auch sein. Ja, irgendwie so. Es ist also, warum man. Bureau for Paranormal Research and Defense, hier steht's. Ha! Ha, sehr gut. 100 Gummipunkte für Max. Yay! ja, die haben im Prinzip den Kampf um das Verhindern der Apokalypse im Prinzip verloren. Das Kampf gesagt? Ich glaube schon. Das ist ja furchtbar. Bleibt jetzt einfach so drin, ist mir egal. Das Kampf! Wir sind jetzt alle Amerikaner, die versuchen, Deutsch zu sprechen. Das Spiegel! Das Kindergarten! Schweinehund! Nein, Schweinhund! Schweinhund! Mit der tasty Sauerbraten. Gesundheit. So, haben wir jetzt alles durch. Ja, ist ja super. Also die haben im Prinzip den Kampf, wollte ich nochmal eben wiederholen, um die Verhinderung des Apokalypse. Es geht schon wieder los. Ey, was hab ich denn heute? Die konnten die scheiß Apokalypse halt nicht verhindern. So. Und jetzt ist im Prinzip die BPRD oder das BPRD dafür verantwortlich, also das mit diesen blöden Artikelgeschlechtern, ne? Ich bin für eine neutrale, also geschlechterneutrale Sprache, dann habe ich auch keine Grammatikprobleme mehr. So, nur deswegen, aus keinem anderen Grund. Die sind also damit beschäftigt, die Folgen abzuwenden, die Gesellschaft irgendwie zu beruhigen, weil überall auf der Erde gibt's Monster und aus der Hölle kommen Dämonen und weiß der Geier was. Und das ist einfach eine sehr solide, wie ich das finde, eine sehr solide Krimi-Geschichte, die erzählt wird. Mit ein bisschen so einem übernatürlichen Einschlag, ne, den man natürlich allein dadurch schon hat, weil Abe Sapien hier mit einer der tragenden Rollen ist. Ne, Abe Sapien ist ja halt dieser Fischmensch, den man eben auch aus dem Film kennt. Genau. Ist das dieser Wassergeist? Dieser das Geist ist Johann. Johann, ne? Wie hieß der nochmal? Johann von Klempe. Welcher weiß es noch? Nee, Johann von Klempe war, glaube ich, der Nazi, der da irgendwie auch noch in so einem Fischglas rumschwimmt. Das kann sein, aber die Charaktere. Da vorne werden die Charaktere vorgestellt. Johann Kraus heißt der. Ah, genau. Aber der Kraus kam im zweiten Teil, glaube ich, dann vor im Film. Ja, ne? Ja, die Golden Army. Genau, da kommt der auch drin vor. Also ich fand's stimmungsvoll. Allerdings ist die Serie jetzt irgendwie schon bei, ich weiß es nicht, Heft 120 oder irgendwie sowas. Also die gibt schon sehr lange, die Serie. Und das irgendwie noch nachzukaufen, ist ein bisschen teuer. Ja. Ich bin jetzt auch nicht so der Hellboy-Comic-Fan, also es gibt ja diese beiden Animationsfilme, die fand ich schön, aber ansonsten, also mich ärgert da einfach so dieser hohe finanzielle Widerstand, der da so ein bisschen herrscht. Ansonsten, ich fand es von der Zeichnung fand ich es gut, die Geschichte war nicht geschrieben, die Charaktere sind ganz toll, also da sind so viele schöne Charaktermomente in dem Comic drin. So insgesamt würde mich das schon interessieren, aber jetzt, dass ich jetzt hingehe und jetzt alles davon haben muss, oh, kaufen, so, nee. Kein Fall. Ja, ich würde mal auch eher noch einen von den eheren Hellboy-Story-Arcs holen. Ja. Irgendwie, da gab es mal was von über einen Vampir, das fand ich ganz cool. Oder dann diesen Lobster Johnson, diesen Pulp-Helden, der auch noch irgendwie mal im Hellboy-Universum existiert hat. Ja, der hat aber auch eine eigene Comic-Serie, glaube ich, aktuell. Genau. Das könnte man mal das lesen. Ja, aber wie gesagt, so dieses. Das Hellboy-Universum ist für mich einfach so ein Mischmasch aus, ja, weiß ich nicht, so Cthulhu, dann irgendwelchen Krimi-Geschichten und so alles. So und alles noch so von den Nazis heraus. So, das war so, als der erste Film kam, war das noch faszinierend. Und dann habe ich auch gesagt, so, ja, komm, ich guck mir das auch mal so, oder ich würde mir das auch durchaus mal im Comic angucken. Aber also die Begeisterung dafür ist bei mir schon sehr schnell abgeflaut. Diese Issue Number One für $1, hat mich trotzdem sehr begeistert. Also aber ist jetzt nichts, wo ich jetzt hinrennen würde und haben. Ja, ich würde, wie gesagt, halt auch eher nochmal was anderes lesen anstatt Hell on Earth. Genau. Mich hat dieses Heft jetzt nicht so gepackt. Ich fand das nicht unbedingt gut zum Einsteigen. Okay. Jo, als nächstes habe ich Captain Midnight, auch von Dark Horse. Mhm. Ist geschrieben von Joshua Williamson und Fernando Dagnino hat das gezeichnet. Das ist aber auch die erste Ausgabe, ne? Ja. Die habe ich sogar gelesen. Ja? Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall, es geht da um Captain Midnight, der ist so ein bisschen so ein Captain America-mäßiger Held, im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis gekämpft hat. Mhm. Der gerät dann ins Bermuda-Dreieck und wird ins 21. Jahrhundert geschleudert. Ja, das habe ich gelesen, das erste Heft. Ja, und dann ist er eine Weile vor der auf der Flucht vor der Regierung und wird dann später von Charlotte Ryan, das ist die Enkelin einer einzigen Kampfgefährtin von ihnen, aufgespürt. Mhm. Ja, sie sollen halt dazu bringen, wieder mit der US-Regierung zusammenzuarbeiten. Und Captain Midnight will eigentlich nur herausfinden, was mit Fury Shark passiert ist. Das ist die Tochter seines Erzfeinds damals aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die hieß Fury Shark. Ja, die heißt Fury Shark und das ist eine Deutsche. Eine blonde, blauäugige deutsche Nazi-Frau. Namens Fury Shark. Namens Fury Shark. Ihr Vater heißt irgendwie Herr Shark oder so. Das macht alles überhaupt keinen Sinn, Herr Skull. Ja, und die hat halt eine mega fette Waffenfirma und auch irgendwelche Pläne, die Captain Midnight einfach hindern muss in der Gegenwart. Ich fand's gut gezeichnet. Ja, das auf jeden Fall. Ja, so dieser Zeichenstil, der oft bei diesen Dark Horse IDW-Heften ist, gefällt mir oft viel besser so als so dieser Zeichenstil, vor den Marvel und DC hat. Immer dieses sehr digitale aussehende, sehr realistische. Mm-hmm. Ist gut und temporeich erzählt. Hat eine tolle Pulp-Atmosphäre. Captain Midnight ist halt auch schon ein viel älterer Charakter. Der hatte damals auch irgendwie eine Radiosendung. Ja, ja. Und wahrscheinlich auch noch Pulp-Romane. Und was ein bisschen besonders ist, ist, dass du bei Captain Midnight nicht so dieses Man-Out-of-Time-Thema hast. Also zwar natürlich ist Captain Midnight ein Kerl, der von dem Zweiten Weltkrieg in die Gegenwart geschleudert wird, aber er ist halt sehr gut darin, sich anzupassen, weil er halt selber ein großer Wissenschaftler und Erfinder ist und halt mit der Technologie, die wir heutzutage haben, sofort auch klarkommt oder beziehungsweise die auch umbauen kann und modifizieren. Ich glaube, da gab's. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich habe das Heft nicht mehr so. Hast du was gerade dabei? Das Heft habe ich dabei. Da gab's, glaube ich, eine Stelle, die mir so gut gefallen hat. Ich glaube, damals vom Rechner. Also, ich müsste jetzt einen Rechner, um es zu öffnen, deswegen. Genau. Gib mir das mal eben was. Ich glaube, da eine Szene. Ist das die, wo er den Jet umbaut oder so? Nee, auf dem Schiff, wo der gegen die Nazis kämpft, noch ganz zu Anfang. Wenn das Heft war, was ich meine. Aber ich habe das gelesen. Das ist mir definitiv in Erinnerung geblieben, weil es da eine Seite gab, die sich irgendwie gedoppelt hat oder so. Aber vielleicht ist das auch ganz einfach eine andere Ausgabe oder ein anderes Volume. Vielleicht habe ich auch was ganz anderes gelesen. Das, was du hier hast, kommt mir gar nicht. Doch da! Wie ist das denn? Ja, nee. Das ist hier nicht drin, sondern ich habe, glaube ich, sogar noch die zweite Ausgabe damals gelesen. Aber ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Ich meine, es gäbe, der kämpft dann in der. Vielleicht vertue ich mich auch gerade komplett, aber. Ja, das kann ich jetzt nicht mehr verifizieren. Also das, ich weiß nicht, ob es Captain Midnight war oder gut. Ja, das kriege ich nicht mehr rausgefunden, weil ich müsste jetzt an den Rechner gehen, um das nachzugucken. Ja, das war Captain Midnight. Jo. Ich meine, dass ich das gelesen habe. Ich weiß, ich kann es aber nicht mehr verifizieren. Tut mir leid. Vielleicht war es auch ein anderes Volume. Dementsprechend. Gut, Problem. Dann mache ich weiter mit der ersten Ausgabe von Michael Evan Oeming's Victories. Und zwar ist Victories, ja, erzählt die Geschichte einer, ja, wie soll man das sagen, einer Gesellschaft nach dem Zusammenbruch eines großen Superhelden-Teams. So muss man sich das vorstellen. Die hießen wohl auch mal The Victories. Die haben sich dann zerstritten oder was auch immer. Das wird gar nicht so klar. Und ja, es muss so eine Art Schisma gegeben haben, aufgrund dessen sich die Helden des Teams praktisch getrennt haben. Ja, wirklich viel erzählt das erste Heft jetzt nicht über das, was da in der Vergangenheit passiert ist. Ich glaube, das ist dann auch so die große Story davon, was da so im Hintergrund passiert. Also insgesamt die öffentliche Meinung über Superhelden ist jetzt auch nicht so positiv, weil das, was zwischen den Superhelden passiert ist, wohl auch sehr eskaliert sein muss. Und es ist sehr cartoonig, fast schon cartoonig gezeichnet. Also jetzt ist nicht so dieser Hyperrealismus, den man teilweise in den aktuellen DC oder Marvel Comics hat, größtenteils, sondern es ist auch schon sehr skizzenhaft und teilweise auch im sehr schnellen Strich gezeichnet. Aber genau das bringt so ein bisschen die Dynamik dann darüber. Die Charaktere sind super interessant. Es ist auch nicht unbedingt was für Kinder, weil es ist sehr blutig. Wie man hier sieht, also mit diesen sehr gedeckten kalten Farben, die man hier hat, so dieses Blau der Nacht. Zeig mal die Bilder. Und dieses Schwarz, hast du hier eben auch einen sehr großen Rotanteil in den Bildern. Sodass du eben eher einen Comic hast für ältere, also so 16 plus hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Für ältere Leser. Einfach weil hier der, ich glaube der heißt Chakal oder... Ja. Nicht Batman. Fall, das ist nicht Batman in dem Fall. Das ist im Prinzip der Schakal, glaube ich, und wie der andere heißt, habe ich mir jetzt wieder mal nicht gemerkt, weil ich mir keine Namen merken kann. Und all das. Und es ist halt so ein Hin und Her zwischen diesen beiden Charakteren. Die Serie geht in Amerika, glaube ich, gerade zu Ende oder ist zu Ende gegangen. Und das finde ich das Gute an den Dark Horse-Titeln. Die haben ein definitives Ende. Deswegen gibt es da durchaus die Möglichkeit, oder gäbe es durchaus für mich die Möglichkeit, das nochmal zu Ende zu lesen. Nur, ich meine, ich möchte nicht schon wieder eine Geschichte lesen über ein Superhelden-Team, was sich zerstritten hat und sich vielleicht neu zusammenfindet oder sowas, weil ich auch überhaupt keine Ahnung habe, in welche Richtung diese Serie geht. So vom ersten Heft her, ich fand es sehr gut. Also es hat mir sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ob ich es jetzt unbedingt weiterlesen würde, das steht nochmal offen. Dann müsste ich also schon ganz andere Ressourcen freimachen, um dann auch bereit zu sein, das hier zu lesen. Und da leider kommt bei DC viel zu viel gutes Zeug raus im Moment, als dass ich bereit bin, dafür eine Dark Horse-Serie zu lesen. Das mag jetzt in den Ohren von Dark Horse-Fans böse klingen, aber so bin ich nun mal. Das war Michael Alvin Omings Victories! Yo, das nächste Heft, das ich reviewen werde, ist Baltimore The Plague Ships von Dark Horse. Und ist wieder ein Werk von Mike Mignola und Christopher Golan. Und gezeichnet ist aber von Ben Stanback. Baltimore ist doch auch da so ein bisschen in diesem Hellboy-Universum drin, oder? Ich glaube, er gehört nicht zum Hellboy-Universum. Okay. Auf jeden Fall, der Comic spielt im Jahr 1916 und praktisch ist es eine riesige Seuche ausgebrochen, die so den Ersten Weltkrieg abgebrochen hat. Mhm. Also, und anstatt gegeneinander kämpfen die Menschen halt gegen Vampire. Ja. Und Lord Baltimore jagt den Vampir, der ihm das Bein genommen hat und auch so diese ganze Seuche über alle Teile der Erde verbreitet. Mhm. Und er landet halt hier in diesem Comic an der Küste Frankreichs und ist wieder auf der Suche nach diesem einen bestimmten Blutsauger und bekommt dann, während er eine kleine Gruppe von Vampiren die verfolgt, Hilfe von einer Hexe, die dann irgendwie einen Blitz runterbeschwört. Und dann landet er bei dieser Hexe und trifft die Enkelin von der, also so ein bisschen ihre Schülerin, die sich dann sofort in ihn verliebt. Und, okay. Er wird verhaftet, von den Dorfbewohnern verprügelt irgendwie, weil die ihm nicht trauen. Und soll der Inquisition halt zugeführt werden. Ja, zugeführt werden, okay. Weil natürlich überall sind Monster und die Kirchen müssen das natürlich als Chance wieder Macht zu gewinnen. Und es gibt halt eine riesen Inquisition, die auch absolut ruchlos dann gegen alle Leute, die halt mit diesen Monstern in Verbindung stehen, dann vorgehen. Mhm. Oder zumindest angeblich. Ja, und das jetzt erzähle ich praktisch schon das ganze Heft. Auf jeden Fall. Boah, ich brauch's ja gar nicht mehr lesen. Toll, danke. Es endet halt damit, dass er halt da gefangen genommen wird und wie es dann ausgeht, muss er dann selber sehen. Warte, ich weiß es. Batman gewinnt. Müssen wir erst noch auf das Mike Mignola Batman Baltimore Crossover warten. Dass es das noch nicht gibt, ist eine große Frechheit. Gab's nicht Batman Hellboy? Batman Hellboy Starman gab es. Richtig. Ja, das war gut. Das habe ich auch gelesen. Das fand ich wirklich gut. Echt? Ja, fand ich gut. Ich meine, du hättest damals gesagt, du fändest das nicht so toll. Egal. Dann habe ich entweder damals gelogen oder jetzt. Sucht's euch aus. Es war lang und doof, aber egal. Also, war das ganz interessant, weil die Vampire, obwohl die erstmal ein bisschen klassischer aussehen, sehr ähnlich sind wie in der Serie The Strain, an der Mike Mignola ja auch gearbeitet hat. Also die verbreiten sich wie so ein Virus und setzen halt so ein bisschen so biologische Kriegsführung ein. Mike Mignola? War das nicht Guillermo del Toro? Stimmt! Ja, Max! Max, haben wir so wieder gebracht! Das gibt jetzt einen Jingle! Ja, und das liegt auch wahrscheinlich dann an den Hellboy-Filmen, dass ich das durcheinander gebracht habe. Ja, das kann gut sein. Weil die waren ja von Guillermo del Toro. Die waren von del Toro, genau. Ja, kann man mal durcheinander kommen. Die Zeichnungen sind gut, aber ich muss sagen, das Setting gefällt mir nicht wirklich. Okay. Es ist sehr öde, sehr trist, halt Erster Weltkrieg, überall ist Dreck, dunkle Farben, Schmutz. Und das ist auch teilweise der Sinn dahinter, weil ich glaube, der hatte mal gelesen, so ziemlich das ganze, die ganze Serie, auch irgendwie das Buch, auf dem das basiert, baut halt darauf auf der Moral auf, dass Krieg halt immer scheiße ist, egal gegen ob man sie jetzt Menschen gegeneinander kämpfen oder Menschen in angeblich gerechtfertigten Krieg gegen Untote sich bekriegen. Aber ansonsten hat es mir halt wirklich nicht gefallen. Okay. Ist jetzt nicht unbedingt eine Sache, die ich weiter verfolgen würde. Mehr kann ich nicht sagen. Also das Beste, was mir da noch daran noch am besten gefallen hat, sind die Vampire und dieser Vampir, den er verfolgt. Weil der ist halt so ein sehr klassischer Vampir, sehr sophisticated, läuft da in so einem alten edwardianischen Gierock rum und sieht halt so aus wie so ein Edelmann. Also wie man sich so einen klassischen Vampir vorstellt. Vielleicht habe ich irgendwann vor Jahren auch mal dieses Heft gelesen, weil ich habe mal irgendwann einen Baltimore-Comic gelesen, aber ich weiß nicht, ob es genau der war. Weil ich lese halt eben auch immer so viel und immer so viele Nummer Einsen, dass ich manchmal einfach auch nicht weiß, ob es genau dieses Heft war oder auch nicht. Bei Captain Midnight weiß ich es gerade wirklich, ich habe es in der Hand gehabt und keine Ahnung. So, ich mache weiter mit auf, wieder bei Dark Horse. X von Dwayne Schwierzinski. Schwierzinski und Eric Nguyen. Ich weiß nicht, ob Eric Nguyen verwandt ist mit Dustin Nguyen. Sein Zeichenstil ist ähnlich. Und so mal gucken, magst. Also der vielleicht, ich meine, Nguyen ist, ich glaube, in Vietnam ein sehr häufiger Name. Mhm. Das ist so wie hier in Deutschland Müller. Und jeder zweite Vietnamese heißt, glaube ich, Nguyen. Aber der Zeichenstil erinnert mich schon auch sehr an Dustin Nguyen. Ich habe das aber jetzt auch nicht mehr nachrecherchiert, ob die beiden verwandt sind. In jedem Fall gefallen mir die Zeichnungen auf jeden Fall schon mal sehr gut. Worum geht's in X? X fängt praktisch so an, dass die Polizei in einer Lagerhalle einen Haufen abgemeuchelter Gangster findet und gerade anfängt zu ermitteln. Und plötzlich wird festgestellt, dass alle dieser Gangster eine Schnittmarkierung im Gesicht haben, nämlich dieses X. Und man beginnt, das Ganze zu vertuschen. Jemand, der das mitkriegt, ist eine junge Reporterin, die gerade so ein bisschen arbeitslos ist. Und auch hier habe ich wieder keinen Namen, weil ich mir sowas immer nicht aufschreibe und auch nicht merke. Allerdings sieht man auch die ganze Geschichte so ein bisschen aus ihrer Perspektive. Sie kann gerade noch fliehen, bevor sie von der Polizei noch irgendwie geschnappt wird, nach dem Motto, nichts sagen, bla bla bla. Sie forscht dann einem mysteriösen Vigilanten namens X hinterher. Sie tauft ihn X aufgrund der Markierung in den Gesichtern, die er immer hinterlässt. Also sie folgt ihm auf jeden Fall und fängt an, über ihn zu recherchieren, weil sie so ihren nächsten großen Scoop darunter oder dahinterher dahinter sieht und gerät dann allerdings selber so ein bisschen ins Kreuzfeuer und irgendwann fällt ihr Ex also auch tatsächlich genau vor die Füße und sie ist also mittendrin in dieser Gangsterverschwörung und so weiter und so fort. Ich muss eines dazu sagen, ich habe das erste Volume von X mittlerweile gelesen, weil mich dieses Heft so dermaßen gepackt hat, das ist schon nicht mehr feierlich. Ich beschwere mich so oft über Batman und wie sehr mir Batman auf die Nerven geht, weil er einfach so fucking inkonsequent ist. Es ist einfach überhaupt nicht zu Ende gedacht. So, da ist dieser Typ in der Fledermauskostüm, der ist super trainiert, der kann alles, hat Gadgets und so weiter und so fort. Aber er schlägt seine Gegner maximal krankenhausreif, um den Angst zu machen, dreht sich um und geht. Das glaubt halt kein Mensch. Ne? Der Joker bedroht seine Familie, bedroht seine Freunde, seine Leute, die ihm nahestehen, und trotzdem rennt er mit seinem weiß geschminkten und übermalten Schnurrbart immer noch durch die Gegend. Und eigentlich hätte Batman da nächstes Mal den Stecker ziehen müssen. Ich meine, wir wissen alle, warum der Joker nicht sterben darf, weil Marketing, wenn so ein großer Held mal irgendwann das Zeitliche segnet, wie holt man ihn zurück? Das ist mir schon klar, dass das einfach aus Marketinggründen nicht passiert ist. Bisher ist durchaus bewusst, aber trotzdem ist das als Figur sehr inkonsequent. X ist Batman zu Ende gedacht. Und zwar ganz eindeutig. Er tötet aufs Blutigste, also das erste Volume ist also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wer es gelesen hat, wird gleich lachen, schweineblutig. Ich glaube, ich weiß schon, worauf du da anspielst. Ich hatte das, glaube ich, mal erzählt. Ja. Das erste Volume werde ich dann aber nochmal in einer anderen Sendung dann nochmal durchbesprechen. Und es ist halt wirklich nicht zu schwachen Nerven, also wirklich nicht. Also ich habe selten einen Comic gesehen, was wirklich so über die Grenze geht, wie X, und wirklich so heftigst brutal und gnadenlos ist wie dieses Heft. Und genau das macht mir hier so viel Spaß. Du hast mit X natürlich eine Analogie auf Batman, und die Reporterin ist allein durch ihre Herangehensweise natürlich auch irgendwo ja eine Analogie auf Lois Lane. Das heißt, hier werden natürlich bekannte Comic-Motive genommen und nochmal ein bisschen geändert. Sieht, glaube ich, auch ein bisschen aus wie Vicky Vale, oder? Also vom Typ her könnte sie hinkommen. Ich weiß gar nicht, trägt Vicky Vale eine Brille? Es kommt auch so ein bisschen auf die Darstellung an, ne? Ja. Ich glaube, aktuell hat sie, glaube ich, keine. Ist halt so eine junge, flippige Reporterin, so eine, die auch gerne mal bloggt, ne, mit roten Haaren und Nerdbrille. Oder Barbara Gordon. Ja, Barbara Gordon. Ja, Barbara Gordon mit einer etwas ausgefallenen Frisur. Das kann ich noch so sehen. Ja, durchaus. Ich weiß nicht, ob X ist jetzt angekommen bei Heft 15 oder 16 zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme. Das kann man also auch durchaus noch schaffen nachzulesen. Wer also findet, dass Batman nicht ganz konsequent zu Ende erzählt wird, der wird sich hier definitiv wohlfühlen. Dazu gibt es dann eben auch noch so dieses normale Mysterium, wer ist X und bla bla bla, weil man sieht ihn eben nie ohne Maske, zumindest nicht so weit, wie ich gelesen habe. Also dieses Mysterium um seine tatsächliche bürgerliche Identität bleibt eben auch, soweit wie ich gelesen habe, immer noch unaufgelöst. Also wie gesagt, ich habe dieses erste Heft gelesen, war total, wie sagt man so schön, gehuckt. Und für mich eine große Empfehlung. Musst du es auch unbedingt nochmal lesen. Gebe ich dir damit. Juhu. Gut, ich habe noch ein Dark Horse Heft namens Conan the Barbarian Nummer 1. Huha, bei Krumm! Ja. Ja, geschrieben von Brian Wood. Mhm. Gezeichnet haben es Becky Cloonan und Dave Stewart. Und haben dafür schon sehr viel Lob gekriegt, alle drei. Oh ja, und das kann ich absolut verstehen. Man hört nur Lob über diese Serie. Warum? Man sieht einen sehr anderen Conan als bei Arnold Schwarzenegger in den Conan-Filmen. Also Conan ist noch sehr jung in der Serie. Sieht auch viel dynamischer aus. Man hat nicht so diesen Bodybuilder, sondern er ist halt wirklich ein junger, muskulöser Mann. Er ist auf der Flucht vor dem Gesetz, gab einen gewissen Vorfall in der Taverne, wessen er vor Gericht gelandet ist, und dann musste er halt fliehen. Er landet dann auf einem Handelsschiff. Und während er dann sich mit den Kapitänen des Handelsschiffes anfreundet und die halt durch die Gegend reisen, hören die Gerüchte über so eine berüchtigte Piratin, die da die Meere terrorisiert, und halt Conan bietet sich dann an, als Gegenleistung für die Überfahrt die zu töten, weil er auch absolut fasziniert von dieser Frau ist und die unbedingt treffen will. Wie terrorisiert man denn das Meer? Piek, piek, piek, piek, piek, piek. So ins Wasser? Oder? Ich frage mich das gerade. Sag nichts. Irgend so ein persischer König hat das mal gemacht, nachdem irgendwie eine Flotte von ihm versunken ist. Oder das Meer gepiekt? Nee, der hat irgendwie seine Höflinge oder so zusammen gescheucht und die damit peitschen das Meer auspeitschen lassen. Beziehungsweise den griechischen Gott Poseidon. Böses Meer! Und dann vergiss nicht Caligula, der irgendwie seinen Legionären befohlen hat, die Muscheln aus dem Meer zu stehlen. Böses Meer! Setz dich hin, Meer! Respektiere meine Autorität! Böses Wasser! Geh in Osis Ebbe! Gewonnen! Nein, Quatsch. Ja, okay. Ein Heft hat mir sehr gefallen, die Darstellung von Conan. Er ist halt ein kampfeslustiger, wilder, junger Mann. So wie ich. sehr schlagfertig, hat dann immer so noch so ein bisschen dieses Ehrgefühl, das vielleicht auch so ein bisschen seiner Umgebung fehlt. Er ist halt wirklich ein Barbar in einer Kultur, die auf eine Weise ein bisschen zivilisierter, ein bisschen weniger brutal ist und einfach mehr alteingesessen. Okay. Kommt halt aus einem Land, wo man wirklich noch um sein Überleben kämpfen muss, und das merkt man, glaube ich, immer wieder. Mhm. Und das führt halt auch genau zu diesem Zwischenfall, dass er halt einfach nicht so mit den Umgangsformen, die in der großen Stadt dann herrschen, halt zurechtkommt. So ein Landei, hätte ich fast gesagt, ne? Ja. Die Zeichnungen sind erste Klasse. Mhm. Das Einzige, was ich mich frage, ist, ob die Geschichte auch auf lange Sicht überzeugen kann. Der erste Teil der Geschichte, wo er da halt den Kapitän trifft und dafür ein Gesetz fliegt, fand ich halt dann halt ganz toll. Mhm. Und später, wo er halt die über diese Piratin da erzählen, die er treffen will, habe ich mich schon gefragt, ob das weiterhin gut wird, weil man merkt halt einfach so diese Verbindung noch zu den alten Pulp-Heften, so diese ein bisschen zweifelhafte Darstellung von Frauen und so als Sexualobjekt und so als ruchlose Teufelin. Ja. Ist ein bisschen schwer zu umschreiben. Und da müsste man halt einfach mal die zweite Ausgabe lesen. Ja, so die Darstellung von Frauen als Sexualobjekt, das man erobern muss. Genau das ist es. So kann man es ganz gut umschreiben. Das hast du ja in Comics ja häufig so, ne? Nach dem Motto, ja, Frau retten als Plot-Device, ne? Das ist ja jetzt auch nichts Neues in Comic-Geschichten. Man sollte sich beeilen, ansonsten ist die Freundin im Kühlschrank. ich habe auch noch einen Comic von Brian Wood, nämlich die erste Ausgabe von The Massive. The Massive ist die Geschichte es ist relativ schwer zu fassen, ist die Geschichte von einer Gruppe von Umweltterroristen, so kann man das eigentlich fast schon sagen, oder Umweltaktivisten. Die Grenzen sind da manchmal fließend. Also ich würde Greenpeace jetzt auch nicht unbedingt als friedliche, aber es ist eine andere Diskussion. Und zwar hat es eine Naturkatastrophe gegeben, eine sehr große, ungefähr in den frühen 2000er Jahren. Ist also so ein Alternate Reality Comic in dem Fall, oder Alternate History Comic. Und du siehst also praktisch in Auszügen, was da wirklich passiert ist. Also eine Klimakatastrophe, so musst du dir das ungefähr vorstellen. Und die Meere sind überflutet, die meisten Hafenstädte liegen unter Wasser, Hongkong beispielsweise ist komplett überflutet und kaum noch zugänglich und so weiter und so fort. Und du hast halt eben diese kleine Gruppe von Ökoterroristen, Umweltterroristen, weiß der Geier was, also eigentlich eher so Outlaws. Die sind auf der Suche nach dem Schwesterschiff, auf dem sie sich gerade befinden. Und das Schiff heißt The Massive. Mhm. Und ich weiß nicht, also ich habe nicht nur im Ansatz einen Bezug zu dieser Geschichte gefunden. Die Charaktere sind vielschichtig, das kann man schon sagen. Auch die Beziehungen dieser Charaktere sind ganz interessant, ne? Weil natürlich hast du dann irgendwelche Mädels, die mit dem und dem schlafen und auch mit dem auch noch und keine Ahnung. Und es ist auch nicht wirklich geklärt, warum es eben diese Klimakatastrophe gegeben hat. Es geht also wirklich so weit, dass sich das Erdmagnetfeld verschoben hat und rah, rah, rah, rah, rah. Und ganz schlimm. Man muss da ganz schön viel Suspension of Disbelief ansetzen, um da auch tatsächlich zu akzeptieren, was da die Grundgeschichte ist. Die Ausgangssituation. Da. Die Ausgangssituation praktisch ist. Und die Zeichnungen sind mir gerade in den Hintergründen einen Tacken zu steril. Also die Linien gerade von den Computerbildschirmen oder von so Fenstern oder sowas, die sind ja so wirklich mit dem Computer gezeichnet, also wirklich wie mit dem Lineal aufgetragen. Das ist mir alles zu geometrisch. Tatsächlich, die Charaktere sind mir zu flach gezeichneten Tacken und nicht räumlich genug. Das gilt auch ein Stück weit für die Charakterzeichnung selber. Also das sind auch nicht wirklich Charaktere, mit denen ich mich jetzt in irgendeiner Art und Weise identifizieren kann. Vor allem nicht ideologistisch. Oder ideologisch, sondern tatsächlich, das sind einfach Leute, so, die gehen mir total am Arsch vorbei. Und ich finde das wirklich anstrengend. Und gut, was man ganz interessant noch hat, man kriegt so auf dem Cover bereits hier unten eben die ungefähren Abläufe präsentiert, was eben dazu geführt hat, dass eben das Schiff The Massive verschwunden ist. Also auch die ganzen Umweltkatastrophen, die damit reingespielt haben. Also es wird also auch sehr, sehr viel Universe-Building betrieben, ohne dass auch nur eine Seite im Comic aufgeschlagen werden muss. Ich möchte mal die Seite Paste zitieren, oder ich weiß nicht, ob das eine Zeitschrift ist, sondern eine Seite, die hier oben auf dem Cover eben auch zitiert wird mit "The primary job of a first issue is to hook the reader and The Massive issue one does exactly that." Das sehe ich anders. Also das hat mich überhaupt nicht begeistert. Ich weiß nicht warum, vielleicht mochte ich das Setting nicht. Vielleicht explodieren mir da zu wenig Köpfe oder zu wenig Leute fliegen in Unterhose mit dem Umhang durch die Luft. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen, was mir daran nicht gefallen hat, weil ich lese ja gerne auch mal Comics, die nichts mit Superhelden zu tun haben, aber das hat mich also überhaupt nicht gepackt. Das könnte ich mir beispielsweise gut vorstellen als TV-Serie, aber so als Comic-Serie, naja, nicht wirklich. Als nächstes habe ich The Strain von David Lapham und gezeichnet von Mike Heddleston und Dan Jackson. Mhm. Das basiert auf dem Buch von Guillermo del Toro und Chuck Hogan. Ja. Und es geht mal wieder um Vampire. Oh mein Gott. Oh, ich kann es nicht mehr sehen. Oh. Ja, Hauptcharakter ist der Seuchenexperte Ephraim Goodweather. Mhm. Der hat gerade eine Scheidung durchgezogen oder ist noch so ein bisschen in dem Prozess mit drin. Also wenn er einen Arm braucht zum Auswahl, kann er zu mir kommen. Und in New York taucht ein Passagierflugzeug auf dem JFK-Flughafen auf, das bis auf 4 Personen voller toter, blutleerer Leichen ist. Okay. Die ganze Mechanik des Schiffs hat ausgesetzt und halt da wird halt Ephraim Goodweather dann hinbestellt, um das zu untersuchen. Das ist alles der Beginn einer großen Bedrohung für die Menschheit und von New York. Und der Einzige, der wirklich eine Ahnung hat, was da vor sich geht, scheint der alte Russe Abraham zu sein. Ja, Entschuldigung, klare Anspielung auf Abraham Van Helsing. Nein, ich meinte, das ist jetzt so generisch. Das ist immer irgendwie so ein alter Sack in so einem kleinen Hütchen, der sagt, fahr da nicht rauf, die Hütte ist verflucht und nicht in die Mine rein und oh, wir gehen mal in die Mine rein. Und es ist immer so ein alter Sack, der irgendwie sagt, all is lost. Na, so wirklich ist er nicht. So also ist er nicht, er geht schon sehr pragmatisch vor und hat Erfahrung mit dem Umgang. Also ich hab das Heft ja gelesen gehabt, als es mir mal hingelegt hat, und ich habe ihn tatsächlich so empfunden. Also diesen alten Typen, der so in der Tankstelle unten, wenn die Kinder so den Berg hochfahren und da so sitzt und so, geht nicht in die Hütte, Ja, ich habe die Serie schon mal ein bisschen gesehen, okay. Und da sieht man halt auch, wie er dann später agiert. Auch in der Tankstelle? Nein, nicht in der Tankstelle. So, Tankstelle super, taucht er nicht auf. Ist eine super Karrierechance. Nachts um 12 Uhr in der Tankstelle. Geht da nicht hin! Er hat so einen Pornshop halt, wo Leute sind. Ach, das ist gerade der Pornshop! Entschuldigung, wir müssen oben in die Hütte. Nein, geht da nicht hin! Oh Mann. Ja, okay. Und halt zusammen müssen die beiden dann die Entstehung einer Vampirarmee im Herzen von New York aufhalten. Okay. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Jetzt hast du ja natürlich eine Geschichte beschrieben, die quasi auch in einem, ich will mal sagen, Blade-Comic stattfinden könnte. Die Geschichte ist so am Anfang eigentlich eine direkte Anspielung auf Dracula. Ja, ja. Weil das kommt ist halt auch der Moment, wo Dracula dann halt in London oder irgendwo in England an Land geht und er kommt halt per Schiff. Und das Schiff ist halt dann auch nur noch ein Geisterschiff. Mhm. Alle Leute, die ganze Crew wurde getötet. Worauf ich hinaus wollte, übrigens der beste Dracula-Film ist immer noch der mit Leslie Nielsen von Mel Brooks, der. Ach, Tote aber glücklich. Mit dem Typen dahinter, die Käfer frisst. Ja. Habe ich da oben übrigens aufgekommen. Ja, Renfield halt. Genau. Jedenfalls, was macht diese Vampirgeschichte so anders als andere Vampirgeschichten? Also The Strain hat eine sehr moderne, sehr faszinierende Interpretation von Vampiren. Die Vampire setzen so eine Art biologische Kriegsführung ein. Mhm. Du hast es schon immer praktisch seit der Entstehung des Vampirmythos, dass Vampire immer irgendwie in Verbindung gebracht werden mit Seuchen und der Pest und Ratten. Und genau dasselbe passiert halt auch hier. The Strain heißt übersetzt die Saat. Mhm. Genau das tun die Vampire oder halt dieser mysteriöse Meister, der hinter dieser Vampir-Invasion steht. Dr. Acula. Er heißt einfach The Master. Okay. Und das ist er, du. Ich glaube, das ist der, aber das weiß ich noch nicht. Okay. Da wird ja die Geschichte kurz erzählt von diesem russischen Edelmann, der da auch irgendwie an Vampire gerät. Okay. Auf jeden Fall, ein paar Menschen werden infiziert und die Infektion droht halt, sich immer weiter auszubreiten. Und die Protagonisten müssen halt diese Vampire jagen und so eine Art Miliz aufstellen, dass die möglichst schnell aufgehalten werden kann. Und das Gleiche wiederholt sich halt auch immer wieder in der Menschheitsgeschichte. Ich glaube, Abraham hat das Ganze schon mal irgendwie in Deutschland erlebt, zu der Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo er dann auch im KZ saß. Mhm. Ich glaube, das war das erste Mal, dass er mit den Vampiren dann in Kontakt gekommen ist. Das ist auch durchaus sinnvoll, ja. Ja, und einer der Vampire, quasi der Renfield in The Strain, war ein hohes Tier in der SS oder halt so ein KZ-Führer. Das ist okay. Ja, Vampire und Nazis. Vampire und Nazis finde ich immer. Surf Nazis must die. Ja, das war The Strain. Auf jeden Fall, mir hat's super gut gefallen. Da gibt's, also du hast gerade gesagt, das basiert auf einem Buch und da gibt's noch eine Serie zu. Wie war die Reihenfolge da? Erst kam das Buch, dann kam der Comic und jetzt kommt die Serie. Und ich habe bisher halt nur die erste Ausgabe von dem Comic gelesen, hat mir sehr gut gefallen. Die Serie ist so, naja, ist ziemlich trashig, ja, und sehr splatterig, also ist nicht unbedingt was für jeden. Und das Buch habe ich noch nicht gelesen, würde ich absolut gerne mal machen, weil es muss, ich glaube, schon sehr gut. Also die Interpretation der Vampire in The Strain finde ich absolut cool. Dann empfehle ich dir mal den Gang zur Bücherei, vielleicht haben die das da. Ja. Da würde ich also wirklich mal... So was von anderes als diese ständigen romantischen Vampire, weil das wird einfach ganz brutal in The Strain ausgelassen. Ja. Die Leute, die sich in Vampire in dieser Serie verwandeln, die verlieren ihre Genitalien, die werden zu richtig hässlichen, widerlichen Nosferatu-artigen Kreaturen, die dann auch nicht so Reißzähne haben, sondern so eklige Rüssel wie eine Insekten. Ja, so wie eine Fliege praktisch. Ne? Ja, oder so. Wie die Aliens. Wie die Aliens aus den Alien-Filmen. Die haben ja, glaube ich, auch so eine komische Zunge und daran ist immer so ein Maul. Ja. Ja. Und ungefähr genau dasselbe haben die Vampire auch, okay, in The Strain. Ich habe jetzt hier noch zwei Ausgaben von IDW, von der sogenannten 100 Penny Press. Und ich glaube, wer ein bisschen rechnen kann, weiß, dass 100 Pennies ungefähr 1 Euro sind oder vielleicht auch 1 Dollar, je nachdem, in welchem Währungsraum du dich befindest. Die haben auch den wunderbaren Untertitel Classic First Issues for Only a Buck. Was ich hier habe, sind die jeweils ersten Ausgaben von G.I. Joe und den Transformers. Das sind jeweils die ersten Ausgaben der alten Marvel-Comics, was ich ganz witzig finde. Also, dass IDW da eben auch die Nachdruckrechte bekommen hat, eben zusammen mit der sowieso schon vorhandenen Lizenz zum Neudruck von neuen Geschichten von Transformers und G.I. Joe-Comics. Die erscheinen ja schon seit vielen Jahren eben auch bei IDW. Und das ist also wirklich eine schöne Reise in die Vergangenheit, wo du wirklich die alten Geschichten nochmal wieder zurückerleben kannst. Die Zeichnungen sind eben entsprechend alt. Das ist, glaube ich, geschrieben von, wenn ich mich nicht alles täuscht, hier bei G.I. Joe in dem Falle, geschrieben von Larry Hama und gezeichnet von Herb Trimp. Und die Geschichte in G.I. Joe ist halt praktisch so eine, ja, politische Verschwörung und eine Wissenschaftlerin wird entführt. Natürlich auch wieder eine Wissenschaftlerin, wie es immer so oft ist. Und die G.I. Joes müssen dann los und die halt retten. Und da wird viel mit Panzern rumgefahren und mit Flugzeugen und viel geschossen. Das ist also durchaus ein Comic für Jungs. Und natürlich wird richtig viel gezeigt eben, weil man damit ja damals auch Spielzeug verkaufen wollte, nämlich, ja, die G.I. Joe Actionfiguren. Und man hat es hier also wirklich mit einem großen Haufen Charaktere zu tun, die man in der kurzen Zeit überhaupt nicht reinkriegt. Das ist also wirklich sehr, sehr schwer, da einen Bezug zu den einzelnen Figuren zu bekommen. So, weil ich auch besonders finde, dass die allermeisten Figuren sich auch extrem ähneln. Aber das ist vielleicht auch nochmal eine Besonderheit der alten Comics. Und jemand, der sich natürlich auch mit den Spielzeugen beschäftigt und die Figuren zu Hause hat, dem mag das vielleicht nochmal leichter fallen. Aber wenn man die Charaktere im Prinzip so wie hier auf dieser einen Seite auf so kleinen Bildschirmen präsentiert bekommt und sich dann irgendwie, wie viele sind das? 10, 5, 12, fast 15 Namen merken muss von irgendwelchen Figuren. Das dürfte den Erstkontakt für einen Leser natürlich auch ein bisschen schwierig gestalten. Das gleiche gilt für die erste Ausgabe von den Transformers, ebenfalls von IDW. Da ist es geplottet von Bill Mantlow, Script by Ralph Macchio, ich glaube Macchio, und noch vielen anderen Leuten, wo ich den Namen vorher noch nie gehört habe. Das kommt halt alles so aus der Zeit, wo Jim Shooter eben der Chef vom Dienst war. Du hast hier tatsächlich ein ähnliches Problem wie bei G.I. Joe. Du hast hier irgendwo in der Mitte des Heftes nämlich plötzlich hier so eine Doppelseite, wo sich 1 Million Transformers dann vorstellen. Und auch da gilt halt eben tatsächlich, wenn du natürlich auch die Spielzeuge zu Hause hast, die TV-Serie geguckt hast und so weiter und so fort, dann dürfte einem das leichter fallen. So eine meiner frühesten Erinnerungen so in Richtung Fernsehen und Popkultur ist tatsächlich morgens im Kinderfernsehen mal eine Folge Transformers gesehen zu haben. Irgendwann, wir reden hier von der Zeit 1989, 90, weil, wie wir festgestellt haben, Steffen ist alt. Das heißt, ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon Fernsehen dürfen. Und so ungefähr habe ich dann damals auch die erste Folge Transformers im deutschen Fernsehen gesehen. Also die für mich erste Folge. Transformers ist nochmal ein bisschen mit dickeren Linien gezeichnet. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Format ein bisschen anders ist als das damalige Comic-Format. Zeichnungen sind ganz passabel. Die Transformers waren damals auch noch nicht so ganz detailliert, haben hauptsächlich aus irgendwelchen geometrischen Figuren bestanden, die man aneinander gepappt hat. Aber ich meine, für einen 80er-Jahre-Comic ist das noch recht schick. Vielleicht fehlt mir auch so ein bisschen der Zugang zu diesen alten Franchises. Wer weiß, ob es anders wäre, wenn ich mit diesen Franchises intensiver aufgewachsen wäre, als ich es tatsächlich bin. Als die Filme dann irgendwann ins Kino kamen von Michael Bay, ich weiß gar nicht von wem, dieser G.I. Joe Film war, da gibt es auch inzwischen auch schon 2, ja, war das für mich jetzt auch nichts Besonderes, weil ich glaube, G.I. Joe kennt man in Deutschland als Spielzeugmarke gar nicht so sehr. Da gab es dann abgewandelte Figuren, die glaube ich Action Man hießen oder sowas, die grob auf den G.I. Joe Figuren basierten. Also G.I. Joe war vielleicht, außer vielleicht im Fernsehen, gar nicht so eine große Marke in Deutschland. Aber Transformers, ich sag mal so, die sind in meinem Leben schon hier und da mal aufgepoppt. Ich habe auch eine Transformers-Serie auf DVD, nämlich Beast Machines. Das ist eine von diesen CGI-Serien, gibt ja ein paar davon. Und wann immer auch mal eine neue Staffel der Transformers-Serie im Fernsehen gelaufen ist, habe ich zumindest reingeguckt. Und mich wundert es tatsächlich, dass mich dieser Comic, also dieser Transformers-Comic, so kalt gelassen hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich also jetzt nicht irgendwie hingegangen bin, Buying Frenzy und ich muss mehr 80er Jahre Transformers-Comics haben, bla bla bla bla. Und dazu kommt eben, dass ich mich tatsächlich vor ein paar Jahren dazu herabgelassen habe, mich zu desillusionieren, indem ich die alte 80er Jahre Transformers-TV-Serie nochmal geguckt habe. Und die ist ziemlich scheiße. Genau. Ja, so viel zum Thema Transformers und G.I. Joe. Bei IDW läuft ja gerade, wie gesagt, dieser große Crossover-Event Transformers vs. G.I. Joe. Das ist auch nicht das erste Mal, dass es diesen Event gibt. Es gab in den 80ern, glaube ich, schon mal G.I. Joe vs. Transformers, was im Prinzip in die gleiche Kerbe geschlagen hat. Ja, soviel zu dem Thema. Ich habe jetzt noch Kill Shakespeare. Da bin ich dabei. Auch noch ein IDW-Comic, geschrieben von Connor McReary und Anthony Del Col und gezeichnet von Andy Billengar und Ian Harry. Also Kill Shakespeare ist ein Comic, der in so einem Fantasy-Universum angesiedelt ist, das halt hauptsächlich aus Shakespeare-Charakteren besteht. Hauptcharakter ist Hamlet, halt aus Hamlet. Dänemark kommt der. Das stimmt. Und die Geschichte fängt halt damit an, dass Hamlet vom dänischen Königshof verbannt wird. Mhm. Halt, weil da Intrigen ablaufen. Sein Vater wurde ermordet von seinem Onkel, der jetzt auf dem Thron sitzt. Und er gelangt dann nach England und trifft dort auf die Hexe Lady Macbeth und den finsteren König. Nicht Macbeth sagen! Macbeth! Und den finsteren König Richard III. Der übrigens, naja, ist ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall soll er dann für die beiden den Schauspieler Shakespeare töten. Nicht den Schauspieler, den Zauberer Shakespeare töten, weil okay. Shakespeare ist in diesem Universum irgendwie ein Zauberer oder komischer Chronist, der da alle komischen Ereignisse festhält. Wie passt das denn zusammen? Ich meine, ich hätte, als du mir gesagt hast, es gibt, also ich unterbreche dich da jetzt einfach mal, als du mir gesagt hattest, und dieses Heft auch gezeigt hat, das Kill Shakespeare, war mal so meine Erwartung, dass diese literarischen Figuren tatsächlich hingehen und auf so einer Art, ja, Metaebene existieren und dann aus dieser Metaebene hervorsteigen und dann den Autoren Shakespeare tatsächlich angehen. Oder wie muss man sich das jetzt vorstellen? Das war so mein erster Gedanke. Oder ist das komplett abwegig? Vielleicht entwickelt sich das ja noch später in der Serie, aber er kommt halt zu diesen zwei Gestalten und die erzählen ihn ja, Shakespeare ist ein böser Zauberer und er ist halt der Held, der prophezeit wurde, ihn zu töten. Sieht man den Shakespeare im ersten Heft schon oder ist das immer noch so eine unbekannte Figur? Nee, den sieht man noch nicht. Okay. Und ich kann mich zumindest nicht erinnern, nee. Tut man nicht. Und die versprechen ihn dafür, seinen Vater wieder zum Leben zu erwecken. Okay. Man merkt den Comic an, dass er in gewisser Weise eine bestimmte Liebe für das Thema Shakespeare hat. Die Sprache, diese arabische, elisabethanische Sprache wird ganz gut eingesetzt. Was heißt das? Ja, dieses die und thou und... Also so wie Thor auch immer redet in den Comics. So, okay. Ja, so in der Art ganz gut eingesetzt, wird auch nicht nervig. Ich glaube, hin und wieder zitieren die mal einige Shakespeare-Werke direkt, wo es passt. Die Zeichnung finde ich in Ordnung, aber auch nicht sonderlich überragend. Vor allen Dingen, was mich stört, ist, mir gefällt teilweise die Darstellung einiger Charaktere nicht. Hamlet sieht auf dem Cover noch mega gut aus. In dem Comic ist er mehr so ein generischer, gut aussehender Held. Aber Hamlet stelle ich mir halt noch anders vor. Er ist halt sehr düster, trägt ständig schwarz, ist sehr sophisticated, sehr gebildet. Gab's eine Hamlet-Verfilmung, die ich kenne, abgesehen vom König der Löwen? Kenneth Branagh. Er sagt mir nichts. Das war der Regisseur von Thor. Der hat Hamlet gespielt und auch Hamlet verfilmt. Und gewisse andere Wie hieß der Film? Hamlet von Kenneth Branagh. Sagt mir gar nichts. Also die einzige Hamlet-Verfilmung, die ich gesehen habe, war der König der Löwen. Ja, das solltest du vielleicht nochmal nachholen. Gibt es jetzt auch nicht irgendwie eine aktuelle Verfilmung von Joss Whedon? War das Hamlet oder war das Romeo und Julia? Nee, das war Much Ado About Nothing. Das war auch der Film in Schwarz-Weiß. Ne? Okay. Das basiert auf Much Ado About Nothing. Das ist quasi nur so eine Hochzeitsgesellschaft, wo da halt verschiedener Klamauk passiert. Ich kenne das Stück jetzt auch nicht. Ja, und die Handlung des Comics finde ich halt mau. Finde ich nicht sonderlich interessant. Würde ich nicht weiterlesen. Ich meine, du hättest da gesagt, als du das gesehen hast, dass die dir überhaupt nicht gefallen haben. Ich habe es nicht mehr im Kopf, weil es auch schon wieder 2-3 Wochen her, dass mir das, oder letzte Woche oder irgendwann war. Wir tauschen gleich mal Kill Shakespeare gegen X. Okay. Und dann sprechen wir uns nächste Woche nochmal im Privaten wieder. Gut, dann mache ich zum Schluss noch eins, das jetzt nicht unbedingt in diese Reihe passt, an Erstausgaben für einen Euro. Allerdings ist es eine Leseprobe oder ein Einstiegs-Jumping-on-Point-Heft, was ein Verlag rausgebracht hat, um neue Leser zu akquirieren. Und zwar ist es die erste Ausgabe eines neuen Story-Arcs, in dem Fall von Critter, nämlich Ausgabe 20 von Critter. Gab es dann auch für einen Dollar. Und ich habe gedacht, ich gebe mir einfach mal die Chance und nutze einfach mal die Chance und gucke in dieses Universum rein, weil ich denke, für einen Euro, also wir zahlen dann ja Dollar für Euro im Comicshop, für einen Euro kannst du einfach nichts falsch machen, da im Comic-Universum einfach mal reinzugucken. Was ist Critter? Critter muss man sich vorstellen, es sind sexy Mädchen mit Katzenöhrchen als Superhelden. Ja, klingt interessant. So, bis nächsten Monat. Es ist sowas von scheiß langweilig, überhaupt nicht interessant. Es ist also wirklich so die fleischgewordene Männerfantasie. Hübsche Mädchen mit großen Brüsten. Und sehr viele Buttshots wahrscheinlich. Unglaublich viele Buttshots und Doopshots. Und die Mädchen müssen sich beweisen. Und ja, wir sind ja BBFs, BFFs und bla bla bla. Dann was, also die Zeichnung. My Little Pony mit Titten. Ja, vielleicht. Die Zeichnungen sind noch ganz okay, also wenn auch tatsächlich da mal die Monster angreifen. Hier sind auch schon so die ersten Männer dabei, die dann natürlich Love Interests sind. Das ist ein Buttshot. Ja, natürlich. Was erwartest du natürlich auch hier? Das ist sogar schon fast ein Crowdshot, ne, wo man dann hier den Schritt des Mädchens dann auch schon, also die Popacken und so weiter und so fort. Also das ist sowas von generisch und blöd und bla und wie gesagt, 20. Ausgabe. Wenn ihr das nicht, wenn ihr nicht auf so einen Quatsch steht, Big Dog Inc. ist bekannt für solche Serien wie, also hier natürlich Werbung drin, weil man natürlich auch die eigenen Sachen bewerben möchte, irgendwie Joan of Arc irgendwie als sexy Abenteuerroman. Das geht alles so in die Richtung Grim Fairy Tales und von Sinuscope Entertainment gibt's das, glaube ich. Das ist so genau diese Masche, also irgendwelche Meerjungfrauen mit nackten, hauptgrößtenteils nackten Körpern und riesigen Hupen. Johanna von Orleans in nackt? Ja, das passt jetzt aber gar nicht. Sie ist die Jungfrau von Orleans. Die nackte Jungfrau von Orleans. Das ist halt genau diese... Seine Heilige. Genau so diese Masche halt. Es gibt noch ein sehr schönes Wraparound-Cover, wie du siehst. Also das ist im Prinzip noch so das Beste an der Geschichte. Aber guckst du dir dieses Cover an, siehst du halt irgendwelche billigen Anspielungen auf Superhelden von großen Verlagen. Also hier hast du im Prinzip eine Batman-Analogie. Hier vorne ist Wolverine. Hier irgendwie, keine Ahnung, Beetle von Spider-Man. Irgendwo ist auch noch Catwoman und so weiter und so fort. Also ich meine, der Euro tut mir jetzt nicht leid, weil wie gesagt, es ist nur ein Euro. Aber Leute, spart's euch. Das war nicht mal lustig. Also die Szenen, wo klar war, okay, wir wollen gerade einen Witz erzählen, wo ich da echt gesagt habe, so, warum? So, das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, das haben sie gut gemacht, ist tatsächlich die Papierqualität. Die ist sehr imposant, auch ein schöner, dicker Umschlag da drum. Also das möchte ich in Comics eigentlich sehen. Ich möchte einfach wirklich ein wertiges Heft haben. Das habe ich hier. Das kann aber kein Kriterium für ein gutes Heft sein. Ja, das war Critter im Prinzip. Und gut, das war... oder haben wir irgendwas vergessen? Haben wir noch Themen? Wir sind durch. Ja, wir sind durch. Das waren unsere Euro-Hefte. Ja, passend zu unserer Rückkehr aus der Sommerpause haben wir wieder mal so viel Material produziert, dass es nicht in eine Sendung geht. Daher teilen wir die Sendung wieder mal in zwei Teile auf. Im nächsten Teil schauen wir uns den Kinosommer an, den Max und ich natürlich nicht unbeachtet lassen wollen. Tobi und ich schauen uns den neuesten Marvel-Film Guardians of the Galaxy nochmal im Detail an. Und es gibt nochmal einen kurzen Review-Blog, wo wir uns nochmal ein paar aktuelle Comic-Hefte anschauen. Bevor ich euch in euren wohlverdienten Feierabend entlasse oder was auch immer ihr jetzt hier nach tut, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Ihr könnt das Projekt Nerd Nerd Nerd unterstützen. Und zwar, indem ihr uns Auphonic-Zeit spendet. Auphonic hat jetzt ein sogenanntes Freemium-Modell eingeführt. Das heißt, 2 Stunden Bearbeitungszeit bei Auphonic sind kostenlos. Alles, was darüber hinaus Geld möchten die Jungs bezahlt haben. Und das ist auch richtig so, denn Auphonic ist gut. Diese 2 Stunden reichen für Nerd Nerd Nerd gerade mal dafür aus, die monatliche Sendung zu produzieren. Alles, was darüber hinausgeht, können wir mit Auphonic leider nicht mehr realisieren. Das heißt, wenn ihr Wert darauf legt, dass wir mal Themenschwerpunkt-Sendung produzieren oder wenn euch beispielsweise die Reise durch Nordrhein-Westfalen zum Gratis-Comic-Tag gut gefallen hat, solche Dinge können wir dann auch tatsächlich nur produzieren, wenn wir zusätzlich Auphonic-Zeit bekommen. Ihr habt außerdem die unschlagbare Möglichkeit, zusammen mit der Spende, dieser Auphonic-Spende, auch einen Themenwunsch uns mitzuteilen. Das heißt, ihr könnt, naja, nicht bestimmen, aber ihr habt die Möglichkeit, zumindest einen Vorschlag zu machen, was mit dieser Stunde, die ihr uns spendet, vielleicht sind es auch 2, anstellen sollen. Max und ich haben da durchaus nochmal eigene Vorstellungen, was da realisiert werden soll. Und ich kann euch also auch definitiv nicht garantieren, dass euer Wunsch dann auch tatsächlich realisiert wird, aber wir bemühen uns. Ebenso, das ist dann auch nochmal eine kleine Aufmerksamkeit, die ihr uns dann zukommen lassen könnt. Ihr könnt uns Dinge von unserem Amazon-Wunschzettel zukommen lassen. Die Links findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Die Dinge, die ihr uns zukommen lasst, finden direkt Einzug in die Sendung. Das heißt, alles, was ihr uns schickt, wird auch garantiert hier in der Sendung besprochen. Auch mit Namensnennung. Das heißt, wenn ihr so geil seid und euren Namen unbedingt in Nerd hören möchtet, ja, den nennen wir dann also auch noch. Wenn ihr das nicht wollen solltet, dann schreibt bitte dabei, dass wir euren Namen nicht nennen sollen, weil es gibt ja Leute, die da anonym bleiben wollen oder keine Spuren im Internet hinterlassen wollen und so weiter und so fort. Aber wir sagen dann natürlich auch, von wem das stammt. Des Weiteren habt ihr natürlich die Möglichkeit, Feedback zu schicken und Fragen und Anregungen uns dann eben auch mitzuteilen. Das Ganze geht über die bekannten Kanäle, also Twitter, Facebook inzwischen ja auch und natürlich hier auch unterm Blog, ist ja ganz klar, auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Eine E-Mail-Adresse haben wir auch, die heißt nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. To the Gmail, to the Gmail, to the Gmail. Teilt uns einfach mit, wenn ihr eine Anregung oder eine Frage habt oder einen Themenvorschlag oder einen Review-Wunsch, und sollte sich das dann natürlich in unserer Bibliothek wiederfinden, werden wir auch das dann anschließend besprechen. Ja, das wäre es also für diesen Teil von Nerd, Nerd, Nerd. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag oder wann auch immer ihr das hört. Den zweiten Teil dieser Sendung gibt es in wenigen Tagen auf die Ohren. Bis demnächst. A small hurricane. The moment I opened my eyes that day, the wind and trees sing a lullaby. In the moonlight and night sky, I'd rather stay. Sich dann wahrscheinlich auch keine. Noch lauter! Die haben sich wahrscheinlich dann. Nicht auch so laut! Altes.